Einheit 6. Orientierung. 1.3. Ich heiße Marco Sommer und bin Verlagskaufmann. Ich wohne in Gohlis und arbeite bei der Leipziger Volkszeitung im Verlagshaus am Peterssteinweg. Ich fahre die 5 Kilometer mit dem Rad. Ich brauche eine Viertelstunde. Ich bin Monika Ventura und wohne in Markkleeberg, im Süden von Leipzig. Ich arbeite bei der Commerzbank am Thomaskirchplatz. Ich fahre 10 Minuten mit der Straßenbahn. Ich bin Birgit Schäfer und wohne in Schkeuditz. Das ist westlich von Leipzig. Ich arbeite bei Aldi am Leipziger Hauptbahnhof. Ich fahre 1/2 Stunde mit dem Zug. Ich heiße Alexander Nowak und wohne in Grünau. Ich arbeite in einer Buchhandlung im Stadtzentrum. Ich brauche im Stadtverkehr 20 Minuten mit dem Auto. Aber es ist oft Stau.